seh noch die Zäune, seh noch die Mauern, seh noch die Scharfschützen auf den Wachtürmen lauern, seh noch jene Herren in Schlips und Kragen, spüre Schläge, höre Fragen. Ja dann, kam auf einmal die Wende und all das Unrecht war angeblich zu Ende. Und dafür sind wir auf die Straße gegangen. Mitgegangen, mitgefangen, mitgehangen. War es ein Jubel und Fahnen schwingen, einzig umarmen und Lieder singen. Doch die Zeit der Freude, sie war bald herum und man sah sich in dieser BRD um. Beute Jäger, uns nennt man nur noch hirnlose Schläger. Und dafür sind wir auf die Straße gegangen. Mitgegangen, mitgefangen, mitgehangen. Verkauft und verraten von den Demokraten, verkauft und verraten.